Ich bin der Ansicht und mit mir, so hoffe ich, jeder vernünftige Mensch in Deutschland, dass gerade in unserer gespannten Finanzlage jeder für die Wehrmacht ausgegebene Pfennig den höchsten Nutzwert für die Landesverteidigung haben muss. In dieser Landesverteidigung liegt die hohe und ideale Aufgabe des Soldaten. Und gerade deshalb haben wir uns seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Versailles mit allen Kräften gegen die französische Auffassung gewehrt, die die Reichswehr zu einer Polizeitruppe machen wollte. Richtig ist natürlich, dass die Wehrmacht auch die Ultima Ratio des Staates darstellt und dass ihr Einsatz in kürzester Frist Ruhe und Ordnung wiederherstellen und die Staatsautorität voll zur Geltung bringen muss. Dass die Wehrmacht dazu in der Lage ist, wird nach den Ereignissen der letzten Tage wohl niemand mehr ernstlich bestreiten. Richtig ist auch, dass sich beim Einsatz der Wehrmacht scharfe Maßnahmen nicht vermeiden lassen. Aber derartig harte Maßnahmen sind meist die mildesten, weil sie am schnellsten zum Erfolge führen. Allerdings bin ich der Meinung, dass das Vorhandensein einer geschlossenen und überparteilichen Wehrmacht allein schon genügen muss, um die Autorität des Reiches vor jeder Erschütterung zu bewahren. Das Land hat die höchste Staatsautorität, in dem ein einzelner Gendarm einen ganzen Kreis in Ordnung halten kann. Ich habe am Anfang meiner Ausführungen betont, dass es dem Soldaten aufs Höchste zuwider ist, wenn er in die Politik hineingezogen wird. Ich möchte noch hinzufügen, dass mich in den letzten Wochen nicht so sehr geärgert hat, und ich ärgere mich nicht leicht, wie die Behauptung, ich hätte die Reichswehr in den politischen Meinungsstreit eingespannt. Das ist der ungerechteste Vorwurf, der einen Mann treffen kann, der seit der Revolution, die die Reichswehr politisch vollständig verseucht hatte, auf allen Wegen und mit allen Mitteln einen zähen und verbissenen Kampf um die Entpolitisierung der Wehrmacht gekämpft hat und der in diesem Kampf oft gerade die Kreise zum Gegner hatte, die heute mit großem Geschrei vor der Politisierung der Wehrmacht warnen, nachdem es ihnen zum Segen unseres Vaterlandes nicht gelungen ist, aus der Reichswehr eine Parteitruppe zu machen. Das Schlagwort Junker und Generäle hätten die Regierung Brüning gestürzt, ist eine glatte Lüge. Solange ich an dieser Stelle stehe, dessen können alle Parteien gewiss sein, werde ich es niemals zulassen, dass die Wehrmacht ihre überparteiliche, nur dem Volksganzen dienende Haltung ändern oder gar aufgeben wird.